Christi Namen nennt, gibt unserem Gott die Ehre. Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, gibt unserem Gott die Ehre. Die falschen Götzen macht zu Spott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott.